3. A. 1. B. X. L. S. R. L. U. E. E. 2. G. R. M. F. A. E. O. 3. N. I. E. S. E. 4. T. E. C. O accent circonflexe. 5. T. E accent aigu. L. M. N. A. O. R. 6. T. R. S. N. O. C. A. O. S. I.